Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalam ala Rasulillah. Ein kleiner Nachtrag. Und zwar erst einmal der Hadith, den ich vorhin erwähnt habe, mit dem Dua von Aisha radiallahu ta'ala anha. Die eine Überlieferung heißt: Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Und die andere Version ist nicht, das Rabbana weggelassen wird, sondern Allahumma. Das heißt, man sagt Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Wallahu a'lam. Und die andere Sache ist mit dem Hadith von Abdullah ibn Abbas, warum die Surat al-Nasr ein Grund dafür ist, ein Hinweis dafür war, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bald sterben würde. Manche Ulama haben als Begründung gesagt im Tafsir, dass manche rechtschaffene Taten, wie zum Beispiel das Gebet, als auch die Hajj, mit dem Istighfar beendet werden. Istighfar ist das Bitten um Verzeihung, das Bitten um Vergebung. Und ebenso dieses edle Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als man ihm angeordnet hat, Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung zu bitten, war dies ein Hinweis darauf, dass sein Ende sein wird, sallallahu alaihi wasallam, da man die guten Dinge, und zu den guten Dingen gehören zweifellos der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass man sie mit dem Istighfar beendet. Wallahu a'lam. Wa sallallahu alaihi wa sallam.